1b. Jetzt sind Sie dran. Welche Satzteile passen zusammen? Hören Sie zur Kontrolle und wiederholen Sie. 1. Ich habe in Ihrem Schaufenster einen hübschen Pullover gesehen, den würde ich gern einmal anprobieren. 2. In Größe 40 kommt er mir ein bisschen groß vor, aber ich probiere ihn mal an. 3. Dieser Pullover ist aus reiner Wolle, deshalb kratzt er leider auf der Haut. 4. Hier hätte ich einen Pullover aus Kaschmirwolle, der etwas Seide und Schurwolle beigemischt ist. 5. Ich glaube, dass die Farbe mich blass macht. 6. Könnten Sie im Lager nachsehen, ob es den Pullover noch in anderen Farben gibt? 7. Der Preis wurde herabgesetzt, weil die Saison bald zu Ende geht. 8. Wenn Sie an der Qualität sparen möchten, müssen Sie einen Pullover mit Synthetikfasern kaufen. 9. Bei einem billigeren Pullover kann es passieren, dass sich beim Waschen die Form verändert. 10. Es gibt keinen Pullover, den ich lieber anziehen würde als diesen Kaschmir-Pullover.